Der verehrte Marschall Kim Jong-un richtete am 9. Oktober ein Glückwunschtelegramm an den Zentralen Kongress zum 70. Gründungstag des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan. Darin hieß es, die 70 Jahre des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan stellen eine stolze Geschichte über die kluge Führung und wohltätige Fürsorge des großen Präsidenten Kim Il-sung, des Bahnbrechers der originellen Frauenbewegung der Koreaner im Ausland und des großen Heerführers Kim Jong-il und die siegreiche Route des glühenden Patriotismus der koreanischen Frauen in Japan und ihrer Treue und Aufopferung dar. Es sei ein großer Reichtum und Stolz des Vaterlandes und der Nation, im fremden Land, wo alles von Geld beherrscht werde, den Demokratischen Bund der koreanischen Frauen und die patriotisch gesinnten Frauen zu haben, die sich mit der unwandelbaren Treue zu ihrem Führer und mit dem heißen Patriotismus für die Verstärkung und Entwicklung der Bewegung der koreanischen Frauen einsetzen. Das Vaterland und Volk seien davon fest überzeugt, dass die Funktionärinnen des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan und die koreanischen Frauen den wesentlichen Charakter der ersten Organisation der koreanischen Frauen im Ausland, der die ruhmreichen Traditionen der koreanischen Frauenbewegung fortgesetzt habe, von Generation zu Generation zu bewahren und im Kampf für den endgültigen Sieg der patriotischen Sache des Generalverbandes der Japan-Koreaner ihre ehrenvolle Verantwortung und Pflicht erfüllen werden. Im Telegramm wünschte Kim Jong-un allen Funktionärinnen des Bundes und den koreanischen Frauen in Japan, die in dem von dem Vaterland weit entfernten fremden Land mit dem unbeugsamen Credo und reinen Gewissen ein glänzendes Leben des Patriotismus und der Aufopferung führen, Ruhm und Glück.